Meine Tante Clementine hat ne tolle Denkmaschine, die, wenn's rote Lämpchen glimmt, ihr die Denkarbeit abnimmt. Diese Zeit kann sie dann nutzen, um zu bügeln, um zu putzen. Und weil einer für sie denkt, ist sie gar nicht abgelenkt. Kurzschluss in der Denkmaschine. Kabel werden weich wie Wachs im Sonnenlicht. Kurzschluss in der Denkmaschine. Doch die Tante Clementine merkt es nicht. Praktisch, diese Denkmaschine meiner Tante Clementine. Doch wenn sie der Kurzschluss kneift, ist sie ganz schön eingeseift. 1 und 1 ist 11 und 30, denkt dann die Maschine fleißig. Was die Clementine glaubt, weil sie grad den Schrank entstaubt. 1 und 1 ist 12 und 90, Tante wäscht grad ab und freut sich. 2 mal 2 ist 2/4 3, Tante kocht Kartoffelbrei. Erst beim Bügeln ihrer Hemden packt sie schließlich doch befremden. Huch, sie merkt, dass was nicht stimmt, weil das rote Licht nicht glimmt. Kurzschluss in der Denkmaschine. Kabel werden weich wie Wachs im Sonnenlicht. Kurzschluss in der Denkmaschine. Doch die Tante Clementine merkt es nicht. Der Monteur ist bald zur Stelle, repariert das Ding in Schnelle. Und dann sagt es zweifelsfrei, 1 und 1 und 1 ist 3. Clementine strahlt vor Glücke, holt den Sparstrumpf aus der Lücke. Und sie zahlt dem guten Mann 11,50 Euro dann. Dank dir, liebe Denkmaschine. Ja, die Tante ist so glücklich, dass zum Schluss dank ihrer tollen Denkmaschine sie nicht selber etwa doch noch denken muss.